Ich bin gut drauf, drauf, drauf, mache mir eine Flasche auf. Ich trink ein Glas oder zwei, bin gut dabei, bei, bei. Ich bin gut drauf, drauf, drauf, mache mir eine Flasche auf. Ich trink ein Glas oder zwei, bin gut dabei, bei, bei. Ich sehe nach, Ben, Ben, ob selig oder Fleisch, in hellen Farben, Ben, ich sehe nach, Ben, Ben. Ich wäre lieber im Club, egal, ich nehm noch nen Schluck, ich wäre lieber im Club, egal, ich nehm noch nen Schluck. Ich bin alleine, ne, muss das wirklich so sein? Ich bin alleine, ne, muss das wirklich so sein? Ich trink nie mehr, mehr, mehr Ersatz muss her, her, her. Ich trink nie mehr, mehr, mehr Ersatz muss her.